Welcome to Sunday Eve Experiment. All 2 weeks, 6 to 8 p.m. World Beat. Jazz. Urban. Sports. Country. Big Band. Emergency. Commercial nostalgia. Comedy animation. Sci-fi. Nature cosmos. Body heat. 70s disco. Americana. Dixieland. Ballroom. Blues. Children. Drama. Epic themes. Fantasy. High tech. Ja, immerhin schon 18 Uhr. Wir sind ein bisschen abgekämpft von dem langen BR1-Wochenende. Blau geschlagen von den Krawallen hier. Wir mussten uns durch die Massen kämpfen, um ins Studio zu kommen, hier auf der Sebnitzer Straße. Und senden die 21. Sunday Eve Experiment. Heute das 4. Skepa Spezial. Das Bier wird gerade geöffnet, sehr schön. Stoß mal an auf die 21 bzw. auf die 4 mit Sören Magister, der heute als Live-Act hier ist, aber erstmal einen Schluck. Sehr schön. Wir hatten ja angekündigt, dass wir, nachdem wir hier die ganzen Skepa-Mitglieder in den letzten Wochen durchbehandelt haben, heute den grünen Abschluss mit Sören Magister führen werden oder gestalten werden, den wir eingeladen haben und herzlich willkommen heißen. Hallo, ich bin ganz froh, hier zu sein. Wir auch und werden heute mal ein bisschen beleuchten, wie lange du schon produzierst, was du so produzierst, reden über deine Veröffentlichung und natürlich hat uns der gute Sören viel, viel Material von sich mitgebracht. Zum einen als DJ-Set und zum anderen, was er so live produziert hat. Und ich würde sagen, wir starten das Band und hören da einfach mal rein.

Sören, fragen wir dich doch mal ein bisschen was zu deiner produktiven oder kreativen Ader. Seit wann oder fangen wir anders an? Wie bist denn du zum Produzieren gekommen? Wann hattest du die Idee oder hast du bemerkt, dass du halt kreativ fähig bist und wolltest musizieren? Also angefangen hat alles im Mutterleib. Da hat mich schon dieses Herzpochen total beeindruckt. Und das war wohl der erste Wegweiser in Richtung gerade Bassdrum. Wo dann die Mauer fiel, da gab es dann auch Computer. Und da gab es herrliche Tracker-Programme. Und ich hatte einen Klassenkameraden, der hat da mit so einem Tracker-Programm Musik gemacht. Da war ich übelst begeistert von und das wollte ich auch machen. Und das war mein erster Kontakt mit elektronische Musik, ja. Ja, und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und seitdem bin ich eigentlich ständig am Hobby produzieren. Tracker-Programm ist ein cooles Stichwort. Da kann ich mich jetzt auch noch dran erinnern, dass ich selber Freunde hatte, die an sowas rumgeschraubt haben. Und ich glaube, ich habe selber auch sowas probiert. Das war eine ganz eigene Art dort zu musizieren, würde ich sagen. Wie viele Spuren hattest du da immer so genutzt? Naja, das ist ganz unterschiedlich, aber das waren schon teilweise bis zu 30 Spuren oder so, aber auch manchmal bloß 16 oder manchmal bloß 4, ne? Aber dass es wirklich eine eigene Art zu produzieren ist, ist natürlich richtig. Und ich finde, wer das ist wie so Trabi fahren, wer Trabi fahren kann, kann auch andere Autos fahren. Und wer mit Trackern lernt zu produzieren, der hat auch wichtige Grundlagen, weil es ist schwierig, dort Samples in ein richtiges Verhältnis zu setzen und Echos zu erzeugen, so, und irgendwie ins Panorama zu setzen. Das ist schon was anderes, als einfach bloß ein Effektgerät durchzuschleifen. Da gehört viel Feingefühl dazu. Am Ende klingt es natürlich trotzdem bekloppt und nicht so, wie man mit anderen Möglichkeiten. Aber es ist eigentlich ein ziemlich freaky. Jetzt würde mich ja echt interessieren, was du damals so produziert hast. Hast du da irgendwo noch was auf Platte liegen aus der Zeit? Ich habe noch eine ganze CD voll, ja. Und da auch schon mit Sprachsamples gearbeitet und so. Das ging auch schon richtig ab, aber eben mit begrenzten Möglichkeiten. Da kann man keinen Druck erzeugen so richtig, wie man es gerne möchte. Aha. Ich kam mir letztens in das Vergnügen, ich durfte dein Studio sehen und da stand ja sehr viel Equipment. Kannst du noch aufzählen, wann du was gekauft hast und wie das so gewachsen ist und wie du damit, also mit dem Kauf des Equipments, deinen Produktionsstil verändert hast? Nee, das kann ich nicht. Also so richtig aufzählen. Ich weiß, dass ich da, mein Lieblingsgerät ist der kleine Fermona-Synthesizer. Zur DDR-Zeit noch richtig schön analog mit Schraubknöpfen dran so. Da macht recht wow und zwei Oszillatoren und so ein paar vorgefertigte Wellenformen. Das macht Fates damit, weil da auch jeder Ton anders klingt. Da merkt man, dass Elektrospannung durchfließt und das ist nicht digital. Allerdings natürlich ohne MIDI und das ist immer, muss man sehr viel bouncen. Also bevor man den nutzen kann. Aber den habe ich am liebsten. Und jetzt habe ich mir vor kurzem noch, weil so viel Geld hat man ja nicht, so ein Mittelklasse-Synth geholt von Novation. Hätte ich gerne die Supernova, aber da habe ich jetzt so einen kleinen geholt, das KS-Rack. Aber der gibt auch schon ziemlich viel her, wenn man da noch so einen kleinen Kompressor hinterhängt und so. Da also kannst du vier Stimmen, vierfach multimembral ist der und da kannst du schon auch anfangen. Ja, ich verstehe. Deine Vorliebe für vier Viertel hast du ja vorhin schon preisgegeben. Hey, mach dich ja nicht lustig. Dann gibt's Ärger. Das hat mich Hagendu da rausgebracht. Ja, vier Viertel. Wir waren bei vier Viertel. Ich wollte jetzt näher drauf eingehen, ob du dich links und rechts noch auf anderen Bereichen Musik bewegst und produziert hast, beziehungsweise wie so das typische Klangbild momentan bei dir ausschaut. Ja, ein typisches Klangbild zu beschreiben ist schwer. Allerdings kann man sagen, dass ich total beeinflusst bin, auch von vielen Chartsachen und so. Ich höre mir auch gerne so das Zeug an, was übelst einen Absatz hat. Das hat natürlich eine ganz andere Intention, wie das produziert ist und steckt ganz anderer Geist dahinter. Aber das finde ich sehr interessant. Ich höre mir gerade das Backstreet Boys Album an. Das hat denn die amerikanischen Sounds, gefällt mir eigentlich wirklich toll und es ist was für, das ist halt Geschmackssache. Klar gefällt mir das nur handwerklich gesehen, aber nee, jetzt von Gefühlen her. Ja, wie war die Frage nochmal? Ich habe mich jetzt ein bisschen verloren im Geiste meiner Synapsen. keins. Oder vielleicht, das müssen andere beschreiben, keine Ahnung. Stimmt, ich hatte vorhin noch was gefragt, das ist aber jetzt auch entfleucht. Ich glaube, ist mit den Backs runtergespült worden. Backstreet Boys, du hast angesprochen. Ich nehme es mal jetzt für bare Münze. Könntest du dir vorstellen, selber mal so was zu produzieren, was dann einen großen Absatzmarkt gewinnt, um Geld zu bekommen für neues Equipment? Na klar, das würde ich sehr gern machen. Also Musik produzieren, soweit die Namen, die sind ja nicht in den Medien. Die Leute, die das wirklich produzieren, das sind echt Leute, die haben richtig Ahnung. Und die Gesichter, die man da sieht, die sind ja bloß die Performer. Und ich würde schon gern Musikproduzent sein, klar, da gehört noch viel dazu und noch ein bisschen mehr Studioerfahrung. Ich habe jetzt gerade die Möglichkeit, in so einer Werbeagentur zu arbeiten ab und zu. Die haben ein kleines Projektstudio mit ziemlich gutem Equipment schon, so Standardsachen. Und da tue ich das auch, habe ich vor, demnächst so zu mastern meine Sachen und da immer ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln und vielleicht auch mal eine richtig gute Produktion zu machen. Da muss ich doch das mal fragen, wenn du als Produzent auftreten willst, hättest du jetzt einen Lieblingsperformer, welchen du dann ranziehen würdest, um deine Produktion zu vertreten? Nein.

lass ich mal Hagen fragen. Ja, und das ist noch am Anfang des wohlverdienten Sonntagabends. Nein, Sören, du hast ja schon eine Platte selber released, glaube ich, ja, unter deinem Namen. Und wie ich eurer Webseite entnommen habe, schon noch zwei andere auf eurem Label direkt. Also Echtzeit war das nicht. Was kannst du uns zu der Platte erzählen? Vielleicht gibt es eine Anekdote sogar dazu irgendwie, wie das ja meistens so ist bei erster Platte. Wie bitte? Warum der Name genau, warum heißt diese Platte so, wie sie heißt? Und ja, erzähl uns einfach mal was dazu. Ja, naja, im Prinzip habe ich die Möglichkeit bekommen, die Platte rauszubringen über Michi von Boon, den kennt ihr ja auch. Es hat angefangen mit SAEK, da war ich auch in einer Radiosendung mit meinen Freunden von der Skatepark Groove. Und na, der hat gesagt, tja, ich will jetzt unbedingt mein Geld rausschmeißen für 500 Platten. Ja, so hat er es natürlich nie gesagt. Also wir haben das schon geplant und gedacht, jetzt vielleicht tun wir das ein oder andere Stück jetzt auswählen und mal eine Platte von machen. Und da haben wir ziemlich viel Zeit drum verbracht, halt das Ganze herzustellen. Ja, das war's eigentlich. Und Schmitz Katze heißt das ganze Ding, weil irgendwie die Melodie, das ist so ein bisschen pfiffig. Das klang mir einfach wie Schmitz Katze, ich weiß nicht warum. Ja, das klingt ein bisschen wie alte Arbeitsschutzfilme, Trickfilme so, und es hat halt schon ein Motiv halt ziemlich eingängig. Ist also nicht irgendwie underground oder sowas. So kann man es nicht nennen direkt. Was habt ihr euch dabei gedacht, dass ihr bei Schmitz Katze dort das Z mit dem S vertauscht habt? Ach, so eine Frage immer. Na, das ist einfach modern, irgendwelche Buchstaben zu vertauschen. Das habe ich mir dabei gedacht. Und dass dann jeder anruft und fragt, ey, Schreibfehler. Das war eigentlich der ganze Sinn dabei, weil Aufmerksamkeit erregen. Aber eigentlich auch bloß ein Gag. Und dadurch, dass jeder anruft, ey, Rechtschreibfehler, kann man merken, wie das Feedback auf die Platte ist, weil sich Leute dafür interessieren, denke ich mal. Ja, es waren eigentlich, ich muss leider zugeben, ich habe sie leider noch nicht gehört, waren eigentlich alle 4 Tracks oder 3 von dir selber oder haben zum Beispiel ein paar Kollegen, also wie der Korova oder die Voices oder der Toni mitgemacht? Nee, das war ein Projekt, wo ich mich völlig abgekapselt habe von den anderen und einfach mit VEB Records einmal diese Platte gemacht habe. Ja, mittlerweile bin ich halt wieder mehr mit Skaper-Leuten zusammen. Wir planen jetzt auch eine Platte und die waren damals nicht beteiligt, die 3 sozusagen. Genau. Die 3 Stücken waren von mir. Mittlerweile würde ich sie vielleicht so nicht mehr rausbringen. Ich weiß, dass man das nicht sagt, so eigentlich. Man soll sich ja nicht unter Wert verkaufen, aber es ist einfach so. We'll be right back. S-double-E-X. S-double-E-X. S-double-E-X. S-double-E-X. Bye.

Sören, nächstes Wochenende steht ja das Elbhangfest hier in Dresden ins Haus. Ihr macht, wie wir schon in der letzten Sendung erwähnt haben, eine Party-Event-Reihe, wenn man das so nennen darf, nämlich mit dem Namen Festival am Zaun, wo viele Freunde von euch auflegen, unter anderem auch ich. Danke nochmal. Und macht ihr es einfach so, also aus freien Stücken heraus, oder habt ihr da irgendwie ein Anliegen, so als Verknüpfung, wie es halt mal vor ein paar Jahren gab, Planar-Events, Parken oder Beat-Boutique oder wie das hieß da, was ihr am Schillerplatz gemacht habt? Also wollt ihr daran anknüpfen, sozusagen? Ja, so die ganzen Namen, das sagt, also da wollen wir auf keinen Fall dran anknüpfen irgendwie, oder Vorbildfunktion hat sowas nicht. Wir wollen einfach nur spaßiges Wochenende verleben. Dass es viel mehr Arbeit ist, als wir am Anfang gedacht haben, haben wir jetzt gemerkt. Dass wir eine Bühne bauen müssen, weil wir auch einige Bands haben, so, die für Null und Nichtlicht da spielen, weil sie gerne spielen. Das ist eben alles eine Low-Budget-Produktion. Und der Rick, der tut so neben mir gähnen, dass ich völlig aus dem Konzept komme. Ja, zu dem Festival am Zaun gibt es zu sagen, Festival am Zaun ist natürlich ein riesengroßer Name für eine kleine Geschichte. Kleines Areal, kleine Bühne, ja, schöne Cocktails und abends halt eine richtig nette Clubfatsche. Da passen vielleicht 100 Leute rein in diesen Saal, wenn man es mal übertüncht sagen will. Ja, und da freuen wir uns drauf, dass natürlich auch du dabei bist, lieber Hagen. Ja, ne, ich weiß auch nicht, wieso bist du eigentlich nicht dabei, Rick? Das ist eine gute Frage, mich ruft ja niemand an. Mein Stil. Stillos, zeitlos. Was ich fragen wollte, das Elbhangfest zieht sich ja jetzt nur über kilometerweite Wiesen da oben an der Elbe. Da oben spreche ich hier aus der Neustadt gesehen. Wo ist denn das Festival am Zaun nur genau gelegen? Das ist gelegen auf der Pillnitzer Landstraße zwischen Wachwitz und Loschwitz in Höhe der Loschwitzer Arkaden, Ecke Kalberlastraße. Tja, Liveband DJs. Habt ihr jetzt einen musikalischen Rahmen, wo sich lang bewegen soll, oder darf jeder DJ dort sein Ding machen? Na klar, darf jeder sein Ding machen. Wir laden ja nur die Leute ein, wo wir wissen, dass die auch Clubmusik auflegen vielleicht. Oder am Tag über Lounge-Musik, je nachdem, wann sie spielen. Und wir würden ja niemanden einladen, der jetzt hier eine Flower-Power-Mucke oder so. Also hier, wisst ihr, was ich meine? So klar. Und dann die Bands, das ist auch unterschiedlich. Da gibt es eine Punk-Band, die heißt Ohne Bass. So ein 16-Jähriger bringt seinen eigenen Verstärker mit, da bin ich mal sehr gespannt, was da läuft. Und dann haben wir noch eine Band namens Buck, das sind Bekannte von mir. Buck, also mit B-U-C-K geschrieben, klingt natürlich nach Buch, Englisch, ich weiß. Und die spielen alles querbeet, haben auch ein paar eigene Titel, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja. Und es sind noch ein paar andere Sachen geplant, wo ich die Namen jetzt auch nicht weiß, weil ich das selber nicht organisiert habe. Also es sind einige Leute, die da mitarbeiten, auch außerhalb von dieser Skaper-Sache, die da noch mitmachen. Ich habe jetzt gerade nochmal auf den Flyer geschaut, steht keine direkte Zeit. Ist wohl praktisch ganztägig und abends dann bis spät in die Nacht, oder hört ihr irgendwann 18 Uhr auf? Elbhangfest ist ganztägig, da haben wir uns gedacht, warum machen wir das auch nicht ganztägig? Da kommen ganz viele Leute vorbei auf der Pillnitzer Landstraße und die kommen dann rein und trinken ihren Cocktail und das wollen wir eben. Und da tagsüber schon Musik und Bands und abends dann Clubmusik. Mal sehen, wie lange wir machen dürfen, weil da wohnen ja auch Leute drumherum und wenn das zu laut wird, wir wollen die ganz so laut krachen lassen. Wenn die Leute aber nett sich unterhalten und etwas getrunken haben, dann muss es auch nicht ganz so laut sein. Na, haben wir uns gedacht. Thank you. sollten wir vielleicht an dieser Stelle sagen, wir beenden die wunderschöne 21. Sendung mit Sören Magister. Ja, genau, es war ein schöner Abend. Vielleicht gibt's dazu wieder was Geschriebenes auf bang.de als kleiner Rückblick über das Interview. Macht sich immer ganz schön. Angenehme Stunden, die halt einfach schwarz auf weiß niedergeschrieben werden müssen, damit sie keiner vergisst. Und ich überreiche, ja, aber will gar nicht sagen, Rumi, möchtest du noch was sagen? Dann überreiche ich das Mikrofon an den Bee Blue, damit er die Abmod machen kann. Danke, RC. So, an dieser Stelle, wie der Sie schon sagte, sind wir jetzt am Ende unserer Sendung mal wieder angekommen. Infos gibt's wie immer bei www.bang.de. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Stargast in 14 Tagen ist natürlich wie immer noch offen, weil wir ein bisschen mit der Künstlerrecherche hinterherhängen. Was wir aber nur auf Zeitgründe zurück projizieren können. Genau, es gibt so wenig Künstler, die wir persönlich leider kennen. Der Rest kostet leider Geld. Macht nichts. Nein, an dieser Stelle tschüss und ja, in 14 Tagen wieder. Und einen schönen Abend noch. Achso, habe ich noch ganz vergessen. Ich grüße an dieser Stelle. Ich bin fertig, grüße ich nicht. Ich grüße an dieser Stelle noch den Christian, der hoffentlich aus der Wüste in Australien zurück ist. Dann natürlich den Rest der Skefer-Crew, die heute leider nicht und dieses fulminante Gelage, wie ich es mal so ausdrücken darf, Gelabergelage, mitfeiern durfte. Ja, Grüße wie immer an den FIP oder Fab Frienders oder Esther Kuckuck, wie er sich in Zukunft nennen wird. Und natürlich an das Wettbüro, was ich auch diesmal sehr grüßen möchte, für die schöne Party letzten Samstag. Danke. Sunday evening expert.